Anlässlich des 7. Parteitages der Partei der Arbeit Koreas fanden in Russland, Deutschland und Angola am 28. und 29. April Gratulationsveranstaltungen statt. An den Veranstaltungen nahmen teil die Persönlichkeiten des Regionskomitees Pri Moskau, der KP der Russischen Föderation, der KP Deutschlands, der Deutschen Studiengruppe für die Werke von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il, des EME Zeitungsverlages von Angola und des angolanischen Komitees für Freundschaft und Solidarität mit allen Völkern sowie die Massen. Auf der Veranstaltung in Russland wurde ein Glückwunschtelegramm an Genossen Kim Jong-un angenommen.